Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir im Dezember Hinweise auf eine Lesung gegeben haben, und zwar auf einen Anti-Knast-Reader, einen Anti-Prison-Reader namens Beneath the Mountain. Frimumia Berlin, zu dem ich selber auch gehöre, hatte eine Veranstaltung organisiert im Kreuzberger Buchladen Schwarze Risse. Und wir haben dort in deutscher und englischer Sprache das Buch vorgestellt. Es ist ein Buch, was 200 Jahre von Texten von Kämpferinnen und Kämpfern gegen die Sklaverei und die modernen Gefängnisse zusammenfasst. Das Kämpfe von unterm Berg. Wir haben jetzt heute einen ersten Teil dieser Veranstaltung als Mitschnitt hier aufgearbeitet und hoffen, dass ihr ihn genauso interessant findet, wie wir selber dieses Buch finden. Inzwischen sind natürlich auch viele weitere Dinge mit dem Buch schon passiert. Auch in deutscher Sprache könnte es demnächst erscheinen. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher, aber wir sind hoffnungsvoll, dass das klappt. Und natürlich war auch Jennifer Black Anfang Januar in Berlin zu Besuch. Das werden wir wahrscheinlich dann im Februar behandeln. Jennifer Black ist eine der beiden Herausgeberinnen dieses Buches. Der andere Herausgeber ist der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, der natürlich regelmäßigen Hörern und Hörern dieser Sendung bestimmt geläufig und bekannt ist. Mumia Abu-Jamal sitzt seit 1981 in Haft und hat einen genauen Einblick von unter dem Berg, wie es ist zu kämpfen gegen das Unrecht, gegen die Lawine von Unterdrückung, die seit der Kolonialzeit in den Amerikas herrscht und die auch heute ungebrochen nicht weißes Leben und auch das Leben von armen Menschen, auch Weißen, mit Füßen tritt und ihre Rechte missachtet und das dagegen nur hilft, sich selbst zu organisieren und von unten eben zu kämpfen. Das wird aus diesen Texten ganz deutlich. Wir haben heute im ersten Teil einen historischen Text aus dem Buch, den wir aus dieser Buchvorstellung vorstellen wollen. Er ist von Frederick Douglass. Und ich denke, alles, was dazu zu wissen ist, wird aus dem Gehörten gleich klar werden. Bevor wir einsteigen, spielen wir noch ein bisschen Musik. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. On Beneath the Mountain. Dear readers, I've written many books on a variety of subjects. On jailhouse lawyers, on history, on black liberation, and other topics. As a general rule, I don't write about my books, for in a way, the books speak for themselves. However, today, I make an exception. Today, I write to introduce a work edited by me and my co-editor, Dr. Jennifer Black, an African-American literature scholar. We pulled together works from the annals of popular resistance history, from slave revolts to prison revolts, from women's struggles to Native American struggles, from workers, radicals, and revolutionaries. This new compilation is called Beneath the Mountain, because that's where we found these freedom fighters and resistance fighters, beneath the mountain of repression. And it has been virtually flying off the shelves. There are great names here, like Nat Turner, the great slave leader, to John Brown, the abolitionist, from First Nations people like Crazy Horse to Geronimo. Over 30 people are featured here in this work. I hope you enjoy it, if only half as much as we enjoyed bringing it straight to you. With love, not fear, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Prison Radio. Ja, ich sag mal, schön, dass ihr alle da seid. Mal wieder, muss ich auch sagen. Das ist ja schon die Initiative zur Befreiung von Mumia. Die wir immer dazu machen, haben eigentlich schon eine lange Tradition für uns auch als Laden. Sowohl mit Lesungen, zusammen Geburtstagen oder auch zur Erscheinung von neuen Büchern. Und heute geht es sozusagen um ein neues Buch, was Mumia gerade selber auch kurz angetickt hat. Es geht um das Buch Beneath the Mountain. Das ist ein Anti-Knast wieder, den er zusammen mit einer Frau Jennifer Block geschrieben hat. Nur so viel, ganz kurz. Es sind wirklich viele, viele spannende, interessante Namen, die man auch kennen kann, wenn man sich so ein bisschen mit revolutionärer Geschichte auskennt. Dann findet man wirklich interessante Sachen drin. Und das werden jetzt Jakob und Gregor und Bernd abwechselnd in Englisch und deutscher Sprache vorstellen. Und jetzt übergebe ich auch. Achso, noch eins. Wir wollen das gerne aufnehmen, also das Input. Die Diskussionen werden nicht aufgenommen, aber wir würden das Input gerne aufnehmen. Es läuft ein Aufnahmegerät. Wenn ihr das jetzt nicht wollt, dann stellen wir es aus. Wird das zur Verfügung gestellt, die Aufnahme? Ja, wir machen einen Podcast. Cool. Welcome everybody to our bilingual book presentation of Beneath the Mountain, an anti-prison reader. It's edited by political prisoner Mumia Abu-Jamal and anti-prison activist Jennifer Black. Lauter Bell. This book was published in the US in spring 2024 and has received numerous reviews in progressive media all across the states. Today we want to give you an overview of the book's content and go a little bit into the core thesis. The link between slavery and prisons. Mumia and Jennifer Black note in their introduction, understanding the American prison is central to understand US history. Since its inception, the US states has been a place where race, gender, and land determined status. Those who owned property ruled, and those who didn't were disposable. That included indigenous people, Africans, impoverished European immigrants, and women of all ethnicities. Property is power might as well have been the motto of the new settler colonial nation. They explore further on this thought. When speaking of the carceral system, we are not just referring to policing and prisons, but also to the set of relations that made slavery and imprisonment morally acceptable. Take quote from Richard A. Blackmun's work entitled Slavery by Another Name, describing how, beginning in the 1860s and accelerating after the return of white political control in 1877, every southern state enacted laws essentially intended to criminalize black life. Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweisprachigen Buchpräsentation von Beneath the Mountain, ein Anti-Gefängnis- oder Anti-Knast-Reader, herausgegeben von den politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal und der Anti-Knast-Aktivistin Jennifer Black. Das Buch ist im Frühjahr 2024 in den USA erschienen und hat inzwischen zahlreiche Reviews in linken Medien überall in den USA eigentlich erhalten. Also es gibt auch schon erste in Deutsch. Letzte Woche gab es auch hier in der Berliner Zeitung eine Besprechung. Heute wollen wir euch einen Überblick geben über den Inhalt des Buches und wir wollen ein bisschen in die Kernthese des Buches einsteigen, den Link oder die Verbindung aus der Sklaverei in die modernen Gefängnisse. Mumia und Jennifer Black merken in ihrer Einführung des Buches an, also ich versuche das jetzt, das Zitat simultan zu übersetzen, um die amerikanischen Gefängnisse zu verstehen oder das moderne amerikanische Gefängnissystem, ist es zentral, die US-Geschichte zu kennen. Seit ihrer Gründung sind die Vereinigten Staaten ein Platz gewesen, in dem Herkunft, Geschlecht und Landbesitz den Status bestimmt haben. Die, die Land besessen haben, die haben regiert und die, die keins besessen haben, waren überflüssig oder wegschiebbar. Das schloss indigene Menschen ein, AfrikanerInnen, verarmte weiße europäische Migrantinnen und vor allen Dingen Frauen, aus allen Herkünften. Die simple Formel hätte in den Gründungstagen lauten können, Eigentum gleich Macht. Also in den Gründungstagen dieser damals neuen Siedlerkolonialen Nation. Ach so, den hast du auch schon. Gut, die gehen dann noch tiefer in den Gedanken rein. Ich zitiere, wenn wir über das Knastsystem reden, beziehen wir uns nicht nur auf Polizei und Gefängnisse, sondern auch auf die Ordnung der Beziehungen, die Sklaverei und Gefangenschaft moralisch akzeptabel gemacht haben für die Mehrheitsgesellschaft. Sie zitieren auch aus einem Buch von Richard A. Blackmun, das heißt Slavery by Another Name, und beschreiben darin, wie beginnt in den 1860er Jahren und mit zunehmender Geschwindigkeit nach der Wiederherstellung der weißen politischen Kontrolle in den Südstaaten in 1877 alle südlichen Staaten Gesetze verabschiedet haben, die im Kern nur darauf abgezielt haben, schwarzes Leben zu kriminalisieren. Mumia Abu-Jamal, now 70 years, was part of the Black Liberation Movement in his youth in the 1960s. He points out, the racial demography of the carceral system changed dramatically in the 1960s and 1970s, when the eruption of black freedom struggles and social discontent tasked the state with a new mission, social control of a rebellious community against white supremacy. And further, this period also marked the emergence of the so-called drug war, a masquerade used to justify state surveillance and criminalization of entire communities. Mumia Abu-Jamal, inzwischen 70 Jahre alt, war in seiner Jugend Teil der schwarzen Befreiungsbewegung in den 1960ern. Er betont, die Zusammensetzung oder die Herkunft der Zusammensetzung im Gefängnissystem hat sich in den 1960er und 70er Jahren dramatisch verändert, als es zu einer wahren Eruption von schwarzen Befreiungskämpfen und sozialen Unzufriedenheit kam, die den Staat vor eine neue Herausforderung gestellt haben oder ihm eine neue Mission gegeben haben. Und das war die soziale Kontrolle einer rebellischen Gemeinde oder Community, die sich gegen die White Supremacy, also die sogenannte proklamierte weiße Vorherrschaft in den USA gestellt hat. Er führt weiter aus, in dieser Periode ist auch der sogenannte Krieg gegen Drogen erfunden worden oder ist da zur vollen Tragen gekommen, was nichts anderes als eine Verschleierung ist, um zu rechtfertigen, dass der Staat bestimmte Communities oder ganze Communities permanent überwacht und kriminalisiert. Jennifer Black and Mumia are pointing out that this was never met with acceptance, but with resistance by the targeted communities. They describe the anti-prison consciousness as as foundational to the larger abolitionist project of the liberation and transformation of social and political relations. As Assata Shakur expresses in her poem, "If I know anything at all, it is that a wall is just a wall, and nothing more at all. It can be broken down." Jennifer Black und Mumia merken an, dass diese Repression niemals von den betroffenen Communities akzeptiert worden ist. Im Gegenteil, sie ist immer mit starkem Widerstand begegnet worden. Sie beschreiben das Anti-Knast-Bewusstsein in den USA als fundamental für das größere abolitionistische Projekt, nämlich der Befreiung und der Transformation der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Sie zitieren Assata Shakur aus einem Gedicht: "Wenn ich irgendetwas verstanden habe, dann das, dass eine Mauer nur eine Mauer ist und nichts mehr. Sie kann eingerissen werden." To come to an end of our introduction, I'd like to quote another passage from Jennifer Black and Mumia. Each author in Beneath the Mountain has somehow challenged the laws, customs and codes promoting inequality in their respective eras. Some have paid with their liberty, others with their lives. Each has contributed to the collective development of racial anti-prison consciousness, even if they did not identify themselves as anti-prison or abolitionist. Wir kommen langsam zum Ende unserer Einführung. Wir möchten eine weitere Passage von Jennifer Black und Mumia zitieren. Alle Autorinnen und Autoren in Beneath the Mountain haben in irgendeiner Form die Gesetze, Gebräuche und Gewohnheiten, die Ungleichheit in den USA befördert haben, herausgefordert und alle in ihren Zeiten, in denen sie gelebt haben. Einige haben dafür mit ihrer Freiheit bezahlt, andere mit ihrem Leben. Aber alle von ihnen haben dazu beigetragen, dass sich eine kollektive Entwicklung eines radikalen Anti-Gefängnis-Bewusstseins herausgebildet haben, selbst wenn sie damals in ihrer Zeit sich noch nicht selbst als Anti-Gefängnis oder Abolitionistin oder Abolitionist definiert haben. The book contains pieces by or sometimes about the following freedom fighters in their historical order. Dieses Buch beinhaltet Beiträge manchmal auch über die folgenden FreiheitskämpferInnen in ihrer historischen Reihenfolge: Ona Oni Judge Staines, Matt Turner, John Brown, Frederick Douglass, von dem wir gleich einen Auszug aus seinem Kapitel hier auch im Anschluss vortragen werden. I repeat, Frederick Douglass, whose chapter we will introduce following this introduction. Crazy Horse, Eugene Debs, Geronimo, Mother Jones, Nicola Sacco, Angelo Herndon, Ethel and Julius Rosenberg, Martin Luther King Jr., Malcolm X, George Jackson, Angela Davis, Assata Shakur, Rita Bo Brown, Sophia Asaya Bukhari, Eve Goldberg and Linda Evans, Mumia Abu Jamal, The Californian Hunger Strike Collective, BPSPHSHU, Russell Maroon Schultz, Kevin Rashid Johnson, Chelsea Manning, Leonard Peltier, Ed Mead, Salim Holbrook, of whom we will read this 2023 chapter later on. Und ein Beitrag von Salim Holbrook, dessen Beitrag wir als zweites heute vorstellen werden, auch in Deutsch und Englisch. Und einige weitere Freiheitskämpferinnen, wir haben jetzt noch nicht alle aufgezählt, aber es gibt noch einige weitere, die im US-Prison-Gulag-System gefangen sind, wie Mumia Abu-Jamal es nennt. Sorry, I forgot that. And a few other freedom fighters in the US prison gulag system, as Mumia names it. A few words on the rest of the evening. We are going to read to you now an excerpt of the chapter by Frederick Douglass, describing his youthful preparation to escape slavery in the South. This piece will be read in English and last likely 12 minutes. If you wish, we will summarize it in German afterwards. Jetzt noch ein paar Worte zum weiteren Verlauf, wie wir uns das hier überlegt haben. Wir werden euch jetzt einen Auszug aus dem Kapitel von Frederick Douglass lesen, der 1836 seinen jugendlichen Vorbereitungen war, um der Sklaverei des Südens zu entkommen. Diesen Auszug wollten wir nur in Englisch vortragen, weil der dauert allein schon 12 Minuten. wenn gewünscht ist, fassen wir das nachher auch auf Deutsch den Inhalt zusammen. Wir haben keine Wort-für-Wort-Übersetzung davon hingekriegt, weil das doch sehr umfangreich ist. Bei dem späteren Stück von Salim Holbrook haben wir eine sehr gute deutsche Übersetzung. Entschuldigung. Gibt es denn jemanden, der nicht Englisch spricht hier? Ich fände es auch gut auf Deutsch. Ja, okay. Dann machen wir das. Also wenn wir das vorgetragen haben, versuchen wir eine Blitzzusammenfassung auf Deutsch zu improvisieren. Und danach machen wir dann, alles andere kommt danach sowieso immer in Deutsch und Englisch. We will read then the new translation of Salim Holbrook's chapter Dismantling the Master's House. It was written in 2023 in retrospective of his own struggle to free himself from death by incarceration or lifelong imprisonment, to which he was initially sentenced in his youth. Also nach Frederick Douglass kommt dann in beiden Sprachen der Beitrag von Salim Holbrook, Dismantling the Master's House, den hat er 2023 in Rückblick auf seine lange Knastzeit, er hat auch fast 30 Jahre im Knast gesessen, ist als Jugendlicher zu Death by Incarceration verurteilt worden, also lebenslänglicher Gefangenschaft ohne Entlassung. Er hat sich daraus freigekämpft, er ist heute frei und ein sehr aktives Mitglied der Anti-Knast-Bewegung in Pennsylvania. Genau, das kommt dann halt danach. You all have leaflets on your seat. And we want to invite you to the Free Mumia Freedom All protest, which will take place on coming Monday from 6 to 7 p.m. in front of the U.S. Embassy at Pariser Platz, Brandenburger Tor. On Monday, December 9th, marks Mumia Abu Jamal's 43rd anniversary of incarceration. We will be demanding his freedom together with dozens of similar protests in the U.S. and in Europe on the same day. So please join us there for an hour and please bring your friends. Ja, zum Abschluss noch wollen wir euch darauf hinweisen oder wir wollen euch dazu einladen, am kommenden Montag, also in wenigen Tagen, gibt es eine Kundgebung vor der US-Botschaft, die heißt Free Mumia, Freedom All. Die wird von 6 bis 7 Uhr dort vor der US-Botschaft am Pariser Platz, Brandenburger Tor, stattfinden. Denn der kommende Montag, der 9. Dezember, ist der 43. Haftjahrestag von Mumia Abu Jamal. Und wir wollen dort seine Freiheit fordern und wir machen das nicht alleine. Es gibt ungefähr ein Dutzend weiterer solcher Proteste in den USA und Europa vor US-Konsulaten oder Botschaften oder in Philadelphia zum Beispiel. Also wir würden euch bitten, daran teilzunehmen und eine Stunde für Mumia dort mit zu demonstrieren und bringt gerne alle eure Freundinnen und Freunde und Bekannte. We have another question and another. Well, we would ask you to please sign a postcard to Biden on behalf of Leonard Peltier, who is in prison since 1976 and who is 80 years old and who was denied his parole again this year. And he might have another chance for another parole hearing in 15 years. You can add up how old he will be then and. Considering the state of his health, we even consider writing to Biden and demand that he releases him. So it would take a signature and an address. If you can do that, that would be absolutely fabulous. And you could also hand it back to us so we would post it. We just want to flood the White House with postcards for Leonard Peltier so they can't ignore him. Achso, ich sage das nochmal auf Deutsch. Das haben wir, diese Postkarten, ich glaube, die liegen vorne auch am Buchtresen, ne? Ja. Vielleicht können wir die während der Lesung mal rumgeben oder so. Es geht darum, Präsident Biden, der noch bis zum 20. Januar Gefangene begnadigen kann, bisher hat er nur seinen steuerhinterziehenden Sohn begnadigt, daran zu erinnern, dass Leonard Peltier dringend freigelassen werden muss. Es steht sogar im Wahlprogramm seiner eigenen Partei, dass Leonard Peltier freigelassen werden muss, aber irgendwie reicht das immer nicht, wenn die Leute Präsident sind. Wir wollen ihn trotzdem daran erinnern, Leonard Peltier ist 80 Jahre alt, er ist seit 1976 im Knast, er ist auch ein Freund und Genosse von Mumia Abu Jamal, er ist aus den indigenen kämpfenden Zusammenhängen damals inhaftiert worden und er ist schwer krank, er ist 80 Jahre, er hat die meiste Zeit davon in schwerer Isolationshaft gesessen und wir hoffen sehr, dass mit Kombination mit vielen anderen Aktivitäten bis zum 20. Januar der Druck ausreichen wird, um ihn endlich aus dem Knast zu holen, bevor dann dieser andere Faschist da, der das Präsidentschaftsamt übernimmt. Es wäre super, wenn ihr diese Karten ausfüllen könnt. Ihr könnt die auch gern bei uns wieder abgeben. Über eine Portospende freuen wir uns natürlich, aber wir schicken die auch ab, wenn ihr kein Geld fürs Porto habt. Wir wollen gerne, dass noch sehr viele Postkarten dahin gehen. Wir wissen, dass im Augenblick ungefähr 130.000 davon in Europa im Umlauf sind, die in den letzten Monaten verteilt wurden, eben genau um dieses Zeitfenster jetzt, wo Präsidenten Gefangene entlassen können, eben auch in ohne dass er es ignorieren kann, daran zu erinnern. Wäre schön, wenn ihr da mitmacht. Okay, dann steigen wir jetzt ein in das erste Kapitel von Frederick Douglass, The Runaway Plot. Erinnerst du mich kurz? Fange ich an? Ja, du wolltest anfangen. Okay. So, I'll change to English then. Frederick Douglass, I'm gonna read you the introduction by Mumia Abu-Jamal and Jennifer Black, who introduce the chapter of Frederick Douglass, and then we come to Frederick Douglass in original. Frederick Douglass stands as a shining beacon of abolitionist courage, resistance, and wisdom. Born into bondage in Maryland, he rose from the depths of a racist degradation to become one of the most powerful voices for justice and equality in the United States history. Douglass escaped illiteracy and physical bondage in his youth, acts of audacious defiance that marked the beginning of his lifelong mission to advance equal rights. Once free, Douglass could have chosen to live in a relative safety and obscurity, but instead he opted, like Harriet Tubman, to dedicate his life to liberating and elevating others. Unlike only Judge Frederick Douglass did not find freedom on his first attempt and was jailed after a plan to escape slavery with friends, which was foiled. The anguish Douglass and his five fellow conspirators experienced was caused by factors common to many beneath the mountain. Lack of information about the case against them, lack of communication with the world outside, immobility, separation from community, and the destabilization of not knowing what was coming next. It's not the uniqueness of experience that makes Douglass's narrative so meaningful, but rather the powerful manner in which he tells his tale. Douglass' literacy gave him an advantage over his five friends, making him the ringleader of the group, also giving him a historical advantage. Due to illiteracy and slavers imposed on their black property, there are countless stories we will never hear. Through Douglass, we learn that prison was part of slavery, just as slavery was part of prison. Both institutions, entwined, continue to play their part in defining the compromised moral status of the nation, the US that is. Freedom, Douglass asserts, is a human right. To lose possession of your sovereignty, even briefly, is torture. And certainly every prisoner, just like every slave, yearns to be free. That was the introduction. The Runaway Plot. I am now at the beginning of the year 1836, a time favorable for serious thought. At the close of the year 1835, Mr. Freeland, my temporary master, had bought me of Captain Thomas Auld for the year 1936. Oh, sorry, 1836. I have already intimated my regard for Mr. Freeland, and I may say here, in addressing Northern readers, where there is no selfish motive for speaking in praise of a slaveholder, that Mr. Freeland was a man of excellent qualities, and to me quite preferable to any master I ever had. But the kindness of the slave master only gilds the chain of slavery and detracts nothing from its weight or power. I was not through the first month of this, my second year, with the kind and gentlemanly Mr. Freeland, before I was earnestly considering and devising plans for gaining that freedom, which, when I was but a mere child, I had ascertained to be the natural and inborn right of every member of the human family. I hated slavery, always, and the desire for freedom only needed a favorable breeze to fan it into a blaze at any moment. Accordingly, at the beginning of this year, 1836, I took upon me a solemn vow that the year which had now dawned upon me should not close without witnessing an earnest attempt on my part to gain my liberty. This vow only bound me to make my escape individually, but the year spent with Mr. Freeland had attached me as with hooks of steel to my brother slaves. Towards Henry, and John Harris, I felt a friendship as strong as one man can feel for another. For I could have died with or for them. To them, therefore, with a suitable degree of caution, I began to disclose my sentiments and plans. Surrounding them, while on the subject of running away, provided a good chance should offer. I canvassed with Henry and John the subject of slavery and dashed against the condemning brand of God's eternal justice, which it every hour violates. My fellow servants were neither indifferent, dull, nor inapt. Our feelings were more alike than our opinions. All, however, were ready to act when a feasible plan should be proposed. Show us how the thing is to be done, they said, and all else is clear. It was in vain that we had been taught from the pulpit of St. Michael's the duty of obedience to our masters, to recognize God as the author of our enslavement, to regard running away an offense, alike against God and man, to deem our enslavement a merciful and beneficial arrangement, to esteem our condition in this country a paradise to that from which we had been snatched in Africa, to consider our hard hands and dark colors of God's mark of displeasure, and as pointing us out as the proper subjects of slavery, that the relation of master and slave was one of reciprocal benefits, that our work was not more serviceable to our masters than our masters' thinking was serviceable to us. But here came new trouble. Thoughts and purposes so incendiary as those I now cherished could not agitate the mind long without danger of making themselves manifest to scrutinizing and unfriendly beholders. I had reason to fear that my sable face might prove altogether too transparent for the safe concealment of my hazardous enterprise. But with all our caution and studied reserve, I am not sure that Mr. Freeland did not suspect that all was not right with us. It did seem that he watched us more narrowly after the plan of escape had been conceived and discussed amongst us. I had succeeded in winning to my, what slaveholders would call wicked, scheme, a company of 5 young men, the very flower of the neighborhood. Each one of them would have commanded $1,000 in the home market. The names of our party were as follows: Henry Harris, John Harris, brother to Henry, Sandy Jenkins of root memory, Charles Roberts, and Henry Bailey. They all wanted to be free, but the serious thought of running away had not entered into their minds until I won them to the undertaking. These meetings must have resembled, on a small scale, the meetings of revolutionary conspirators in their primary condition. The prospect was not always a bright one. At times we were almost tempted to abandon the enterprise and to get back to that comparative peace of mind which even a man under the gallows might feel when all hope of escape has vanished. The reader can have little idea of the phantoms and trouble which flit in such circumstances before the uneducated mind of the slave. Upon either side, he saw grim death assuming in variety of horrid shapes. Now it was starvation causing us, in a strange and friendless land, to eat our own flesh. Now we were contending with the waves, for our journey was in part by water, and were drowned. Now we were hunted by dogs and overtaken and torn to pieces by their merciless fangs. We were stung by scorpions, chased by wild beasts, bitten by snakes, and, worst of all, after having succeeded in swimming rivers, encountering wild beasts, sleeping in the woods, suffering hunger, cold, heat, and nakedness. We supposed ourselves to be overtaken by hired kidnappers who, in the name of the law, for their thrice accursed reward, would perchance fire upon us, kill some, wound others, and capture all. This dark picture, drawn by ignorance and fear, at times greatly shook our determination, and not unfrequently caused us to rather bear those ills we had than fly to others which we knew not of. I am not disposed to magnify this circumstance in my experience, and yet I think I shall seem to be so disposed to the reader. No man can tell the intense agony which is felt by the slaves when wavering on the point of making his escapes. All that he has is at stake, and even that which he has not is at stake also. The life which he has may be lost, and the liberty which he seeks may not be gained. With us it was a doubtful liberty, at best, that we sought, and a certain lingering death in the rice swamps and sugar fields if we failed. Life is not lightly regarded by men of sane minds. And yet, I believe there was no one amongst us who would not rather have been shot down than pass away life in hopeless bondage. The plan to escape, which I recommended and to which my comrades assented, was to take a large canoe owned by Mr. Hamilton and, on the Saturday night previous to the Easter holidays, launch out into the Chesapeake Bay and paddle for its head, a distance of 70 miles, with all our might. Of course, on reaching this point was to turn the canoe adrift and bend our steps toward the North Star till we reached a free state. The week before our intended start, I wrote a pass for each of our party, giving them permission to visit Baltimore during the Easter holidays. Although we were not going to Baltimore and were intending to land east of North Point in the direction where I had seen the Philadelphia steamers go, these passes might be made useful to us in the lower part of the bay while steering towards Baltimore. We were all fully alive to the importance of being calm and self-possessed when accosted. If accosted, we should be, and with more times than one rehearse to each other how we should behave in the hour of our trial. Those were long, tedious days and nights. The suspense was painful in the extreme. To balance probabilities where life and liberty hang on the result requires steady nerves. I parted for action and was glad when the day, at the close of which we were to start, dawned upon us. Sleeping the night before was out of question. I probably felt more deeply than any of my companions because I was the instigator of the movement. The responsibility of the whole enterprise rested on my shoulders. Wir haben jetzt diesen Part rausgesucht. Wir wollen nicht alles spoilern. Die machen ihre Flucht. Und sie gelingt auch leider nicht beim ersten Mal. Und was er dann im Gefängnis erlebt und wie er letztendlich doch noch freikommt, ist auch ein sehr interessanter Part in der Geschichte. Weil wir wollten euch eigentlich mit diesem Stück begreifbar machen, wie schwierig es für Menschen in der Sklaverei war, aus diesen Südstaaten rauszukommen, weil sie faktisch keine Ahnung hatten, wo sie sich befanden. Es wurde ihnen immer und überall erzählt, also erstmal gab es diese religiöse Unterdrückung, dass in den sie wurden ja, das Christentum wurde ihnen übergeholfen und es gab diese Indoktrination, dass es Gottes Plan sei, dass die soziale Ordnung so sei, dass Gott Missfallen an ihrem Äußeren nehme, also diese rassistische Komponente, die sie akzeptieren sollten, und dass es für sie ja nun auch von Vorteil wäre, wenn ihr Master sozusagen für sie das Leben regelt und denkt und die Ernährung bereitstellt, was ist natürlich ein totaler Hohn. Er selber und seine 5 Begleiter, die diese Flucht geplant haben, haben das nie geglaubt. Also darin waren sie sich einig, dass Sklaverei ein Verbrechen gegen ihre Freiheit ist und ihre Freiheit steht ihnen zu wie jedem anderen Menschen. Und jemand die Freiheit zu nehmen, ist Folter, egal ob es kurz oder lange Zeit ist. Darin waren sie sich einig. Sie waren sich nicht in allen politischen Ansichten einig, die sozusagen dazu führten, dass sie sich gemeinsam zusammengetan haben. Aber sie waren sich sicher, dass sie es zusammen als Gruppe schaffen könnten, zum Beispiel einen Kanu 70 Meilen einen Fluss zum Meer zu rudern, in die Chesapeake Bay, wer von euch die kennt, die ist, ist eine Riesenbucht an der Atlantikküste der USA, allerdings noch in dem, was damals die Südstaaten waren. Sie hatten von da aus dann vor, sich nach Norden durchzuschlagen. Sie wollten die Fähre finden, die nach Philadelphia fährt und die er auch schon mal auf einer früheren Reise mit einem anderen Sklavenhalter, für den er gearbeitet hat, gesehen hatte. Das war ihr Plan. Sie wussten, dass sie, wenn sie über Wasser fahren, den Vorteil haben, dass ihnen die Hunde Also die Slave Master und die Slave Patrols haben Hunde auf die Gesuchten oft angesetzt, dass sie die abschütteln können oder zunächst erstmal abschütteln können, aber es war ihnen klar, dass sie nicht die ganze Reise in einem kleinen Kanu auf dem Atlantik machen können, weil dazu ist das Meer halt viel zu hart. Deswegen war ihnen auch klar, sie werden dann an Land gehen müssen. Und sie haben unheimliche Angst davor gehabt, dass sie sich in einem feindlichen Land bewegen, wo sie sich nicht sehen lassen dürfen, weil ja alle Weißen in der Gesellschaft Teil dieses Polizeisystems und dieses Knastsystems waren. Du musstest dich als Afroamerikaner ständig legitimieren, wenn du nicht in Bondage, also nicht in Ketten oder in unter Aufsicht irgendwo dich bewegt hast. Er hat, weil er schreiben konnte, das war ein unheimlicher Vorteil, hat er ihnen Pässe ausgestellt, dass sie, ja, also hat Unterschriften gefälscht und Stempel nachgebaut, dass sie die Erlaubnis haben, über die Osterfeiertage, an denen sie ihre Flucht machen wollten, irgendjemanden in Baltimore zu besuchen. Die wollten sie aber nur dabei haben, damit sie möglichst ruhig und gelassen bleiben, wenn sie angesprochen werden, was sie da machen, weil es schon absolut ungewöhnlich war, dass 6 Afroamerikaner zusammen in der Zeit sich frei über Land bewegt haben. Sie hatten unheimliche Angst, dass sie verhungern würden unterwegs, weil das ein unheimlich langer Weg ist zu Fuß. Also es sind, ich weiß gar nicht genau, aber von Maryland bis Pennsylvania, das ist schon einige hundert Meilen, würde ich denken. So. Und es war ihnen klar, dass das ja durch wildes Land ging. Sie hatten Angst vor wilden Tieren, sie hatten Angst vor Schlangen und Skorpionen, sie hatten Angst, dass sie, wenn sie Flüsse überqueren müssen, weil im Süden, also jetzt Maryland ist nicht so die Gegend, aber weiter südlich gibt es halt viele Raubtiere im Wasser, oder damals jedenfalls noch. Alle diese Dinge waren sehr real und sie haben sich irgendwie auch mit ihrem Equipment ein bisschen versucht, darauf vorzubereiten. Sie haben monatelang Equipment gestohlen, um sich halt auf diese Flucht vorzubereiten und auch ein bisschen Lebensmittel dabei zu haben. Und dass die, ihre größte Angst oder ihre größte Frustration war, dass sie kurz vor der Grenze zu den Nichtsklavenhalterstaaten, diese Landstriche waren entfestet, nennt er das, verseucht mit so Sklavenhalterpatrouillen. Das waren oft so private Kopfgeldjäger, die, wenn sie eine Gruppe von schwarzen Männern gesehen haben, es waren oft schwarze Männer, nicht nur, Harry Tubman hat auch Frauen befreit, aber in der Zeit gab es, viele haben versucht, in die Nordstaaten zu kommen. Also die haben sich in diesen Gegenden gebildet, rumgetrieben, wo halt noch die Südstaatengesetze galten und haben einfach wahllos auf Leute geschossen, haben ein paar von ihnen getötet, ein paar von ihnen festgenommen und haben die dann alle zurückgebracht zu irgendeiner Sklavenhalterpatrouille, um dann dafür eine Belohnung zu kriegen. Also das war ein massives Problem und sie hatten totale Angst, wenn sie den langen, langen Weg bis an die Grenze zu den Nordstaaten schaffen, dass ihnen das dann dort vielleicht passieren würde. Ja, das ist natürlich viel ausführlicher. Wir haben ja auch nur einen Auszug aus dem Kapitel gelesen. Aber wenn ihr das Buch lest, werdet ihr noch viel stärker merken, wie intensiv die gesamte weiße Gesellschaft der Südstaaten eingebunden war in die Kontrolle schwarzer Menschen, die dort ausgebeutet und gefoltert wurden. Und deswegen fanden wir diesen historischen Text so wichtig. We'll be right back. Die Musik nach dem Lesestück, das waren die Rattle Rats aus grauer, grauer Vorzeit des Punkrocks hier in Berlin mit der wunderbaren Sängerin Patti Patex am Mikrofon. Und den nächsten Teil, den zweiten Teil von dieser Lesung, die ja schon am 6. Dezember stattfand, also vor einiger Zeit, den zweiten Teil haben wir vorbereitet für in 2 Wochen. Den könnt ihr dann da hören. Wir haben einen Sondersendetag, der fünfte Mittwoch im Monat. Und da haben wir einen Radioaktivtermin mehr und da werdet ihr den zweiten Teil hören. Wenn ihr den verpasst oder auch wenn ihr dann später nur den zweiten Teil hört und das hier im Mitschnitt hört, ihr findet alles auf unserer Radio-Blog-Seite. Wir werden die Teile dort, die Mitschnitte veröffentlichen und ihr könnt dann sozusagen beides direkt hintereinander hören, wenn ihr es wollt. Online nochmal nachhören. Ihr könnt es natürlich auch Freundinnen und Freunden in Social-Media-Kanälen eures Vertrauens und sonst wo empfehlen, in Mailinglisten und was weiß ich, wo ihr überall Nachrichten verbreiten möchtet. Das finden wir sehr gut, denn davon lebt ein Selbermachradio und ein aktiven Radio, dass viele Leute eben auch selbst aktiv werden und das, was sie richtig und wichtig finden, eben selbst verbreiten. Ich sag mal kurz die Blogseite-Adresse von unserem Radio an. radioaktivberlin.nostate.net, also von dieser Sendung, radioaktivberlin.nostate.net. Da werden dann in kurzer Abfolge, nachdem sie ausgestrahlt worden sind, beide Sendemitschnitte zur Verfügung stehen. So, wir haben noch etwas Zeit, bevor hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg die nächste Sendung kommt und wir nutzen die gut. Wir spielen euch ein wenig Radau-Musik. Oh, Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Nachdem uns Nile mit auf eine Reise durch die Unterwelt genommen haben, möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass diese Sendung natürlich wie alle Sendungen von Radioaktiv Berlin einen Sendemitschnitt bekommt und der wird online veröffentlicht und den könnt ihr finden auf unserer Radio-Webseite auf der radioaktivberlin.nostate.net Seite. Ich sage das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Und da könnt ihr dann natürlich auch in 2 Wochen, wenn der 2. Teil dieser Lesung ausgestrahlt wurde, auch den 2. Teil finden, sodass ihr alles entspannt auch online hintereinander nochmal hören könnt. Und wie gesagt, das Buch ist meiner Meinung nach sehr lesenswert, wer in Englisch gerne Bücher liest. Es ist ein sehr weitblickendes Buch, was eben die Geschichte und die Entwicklung der heutigen Verhältnisse so genau beleuchtet. Oder es wird dermaßen klar, wenn wir uns historisch von hinten nach vorne vorarbeiten, dass vielleicht auch erkennbar ist, wie der Widerstand dagegen unterstützt werden kann und wie Gefangene, die sich wehren, eben in ihrem Tun unterstützt werden können. Das Buch findet sich in allen gut sortierten Buchhandlungen und ansonsten könnt ihr es auch einfach bestellen. Ich weiß, dass der Buchladen Schwarze Risse im Mehringhof mehrere vorrätig hatte. Es wurden viele verkauft auf der Lesung. Ich denke, sie werden die nachbestellt haben. Also der Buchladen Schwarze Risse, den findet ihr im Mehringhof in der Gneisenaustraße 2a in Berlin-Kreuzberg, im ehemaligen Kreuzberg 61, wem das noch was sagt. Und ansonsten ist der nahegelegene U-Bahnhof der Mehringdamm von der Linie U6 und U7. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin.